Ich sitze im Traume oft vor einer Hütte. Das stimmt nicht, du sitzt am Klavier. Ich sitze im Traume oft vor einer Hütte und wiege ein Gewehr auf meinen Knien. Es ist nicht wahr, du drückst die Tasten des Klaviers und zwar streng voneinander getrennt, schwarze und weiße Tasten. Das stimmt nicht, ich kenne doch Zwischentöne. Und ich kenne die Nützlichkeit von Zwischenrufen. Das stört mich kaum. Du assistierst nur meinen Traum. Schön, dann fang noch mal an, ich passe mich an. Ich sitze im Traume oft vor einer Hütte und wiege ein Gewehr auf meinen Knien. Und links und rechts von meiner Hütte sehe ich Menschen hin und her marschieren, eilig, keine Pause, ostwärts, westwärts. Immerzu, mal sind die einen schneller, mal die anderen. Junge, alte, mit einem Bein, mit einem Arm, manche schon ohne Kopf. Aber vorwärts mit Musik. Das Geht ist laut, ganz junge, richtig wissend sehen sie drein. Sie lassen einem nicht mal Zeit zu fragen, wohin geht's und so. Das ist Geschichte, sage ich mir dann halt. Das ist Geschichte. Die haben das raus, da gibt's keine Fragen, da ist alles klar. Du hörst dann immer was von Soziologie. Richtig. Ein anderer sagt, dass man den Kindern gegenüber nicht die Hände in den Schoß. Der Dritte singt ja die Ballade von der Solidarität. Nur frage ich mich, was ist das bloß? Man kann zusammen diesen Schnaps und jenes Bierchen trinken. Man kann, aber es ist nicht. Man kann zusammen zur Beerdigung gehen. Ist ja keiner gestorben. Man kann zusammen sehr von Weitem schöne Grüße winken. Kenn dich ja gar nicht. Das alles kann man, macht man doch. Wenn wir weitersehen, wenn es dann losgeht, wenn es, sagen wir, knallt, wer steht dann hinter dir? Dreh dich doch um. Wer steht dann neben dir? Wenn's gut geht, zwei oder drei. Wenn's hochkommt, vier. Manchmal nur einer. Wenn's schief geht, keiner. Sie haben alle dann mit sich so viel zu tun, zur rechten Zeit, am rechten Ort, das rechte Flugzeug zu besteigen. Und während sie es noch besteigen, sagt schon ein neuer Mann, wir bauen eine neue Zukunft, worauf der Gegner sich verlassen kann. Du hörst dann immer was von Soziologie. Richtig, dass man den Kindern gegenüber nicht die Hände in den Schoß. Der Dritte singt dir die Ballade von der Solidarität. Nur frage ich mich, was ist das bloß? Ich sitze im Traume oft vor einer Hütte. Und du wiegst ein Gewehr auf deinen Knien. Und sage mir, was du da machst, was du da denkst, das ist nicht recht, wenn alle sowas träumen würden. Na, endlich! Ein Trupp kommt auf mich zu und einer ruft Parole, ich sage Frieden, Freunde. Sie legen an, zielen und dann werde ich wach. Und du stellst etwas verspätet fest? Ich sitze ganz friedlich am Klavier. Also keine Hütte, sozialer Wohnungsbau. Steinbeckflügel. Aber nun lass mich doch jetzt mal endlich zu Ende träumen, nicht? Wenn ich denn am Nachmittag so mit Bekannten sitze und erzähle so meinen Traum als Gegenleistung für die neuesten Witze, fangen alle an zu lachen. Ich sage, nein, wirklich, Kinder, ich sitze oft im Traum vor einer Hütte. Orgiastisches Gelächter. Und wiege ein Gewehr auf meinen Knien. Alles lacht, er und ein Gewehr, alles lacht noch mehr. Nein, nein, sage ich, ein Trupp kommt auf mich zu. Ein Trupp kommt auf ihn zu. Ja doch, ein Trupp kommt auf mich zu, einer ruft Parole. Ich kriege mir nicht mehr ein vor Lachen. Ich sage, Hauptmann, ich habe 10 Gefangene gemacht. Ja, sagt er, bringen Sie doch her. Ich sage, geht nicht, die halten mich fest. Ich sage Frieden, Freunde. Sie legen an und zielen und dann werde ich wach. Und die Bekannten pusten, feixen, trinken und setzen dir dann alles auseinander. Ich höre dann immer was von Soziologie. Der Dritte singt ja die Ballade von der Solidarität. Ein anderer sagt mir, dass man doch den Kindern gegenüber nicht die Hände in den Schoß. Typischer Rollenkonflikt. Der andere ist in der Analphase sitzen geblieben. Du bist ein Popu, ein postpubertärer Zwangscharakter. Nun frage ich dich, was ist das bloß? Natürlich, natürlich, die Menschen rücken dann schon mal zusammen. Denn alle merken plötzlich, dass sie nur aus Fleisch und Blut. Sie schwimmen durch ein Meer von Flammen. Wo bleibt denn da das höhere Gedankengut? Wenn es so weit ist, wenn es, sagen wir, bergab geht, wer steht dann hinter dir? Dreh dich doch um. Wer steht dann neben dir? Wenn's gut geht, zwei oder drei. Wenn's hochkommt, vier. Manchmal nur einer. Wenn's schief geht, keiner. Sie haben alle dann mit sich so viel zu tun, zur rechten Zeit am rechten Ort zu überleben. Drum sollte man zur rechten Zeit den Menschen linke Träume geben. Thank you.